Ja, heute mal ein Meerwurztropfen solo, denn Andi ist nicht da und Roberto ist auch nicht da. Ich bin also ganz alleine, wobei ganz alleine bin ich gar nicht. Ich habe nämlich den Volker Kauder zu Besuch, also auch nicht richtig zu Besuch, aber ich habe mir mal einen kleinen Redebeitrag von ihm rausgeschnitten, und zwar aus der letzten Sendung von Anne Will. Das war am 22. April. Da ging es um Antisemitismus, wobei ich hier jetzt gar nicht über Antisemitismus sprechen möchte, sondern das Thema soll eher sein Selbstkritik, Selbstreflexion von Politik und Politikern. Und da haben wir ein rhetorisches Glanzstück von Volker Kauder, so möchte ich das mal einfach bezeichnen, als Anne Will die Frage gestellt hat, ja, wie selbstkritisch er denn die ganze Diskussion über jetzt wieder auch nach der Echo-Verleihung aufkeimenden Antisemitismus sieht und wo er die eigenen Anteile sieht, dass das eben passieren konnte und kann. Wie gesagt, das Thema Antisemitismus spielt jetzt hier in diesem sehr kurzen Podcast keine Rolle. Es geht rein um die Rhetorik eines Volker Kauder. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Herr Kauder, Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hat gesagt, er sieht eine neue Qualität. Hat außerdem gesagt, da habe ich Sie eben, glaube ich, nicken sehen, hat gesagt, er habe sich den Zustand, wie er heute ist, in seinen Albträumen vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Welche Fehler lasten Sie sich an, wenn der deutsche Staat und auch die deutsche Gesellschaft augenscheinlich nicht in der Lage sind, Juden besser zu schützen oder auch Menschen wie den jungen Israeli, der sich eine Kippa aufsetzt? So, nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Anne Will fragt also, welche Fehler lasten Sie sich an? Ist ja eine relativ eindeutige Frage eigentlich. Mal gucken, was der Volker Kauder so auf Lager hat. Also zunächst einmal ist es bei uns ganz klar, dass wir Antisemitismus nicht dulden. Wir haben im Deutschen Bundestag mehrere Anträge, Diskussionen mit auch konkreten Forderungen, wo wir auch Forderungen des Zentralrats der Juden aufgreifen, durchgeführt. Wir haben eine ganze Menge unternommen. Okay, ganz kurz. Also eine ganze Menge unternommen ist jetzt keine Antwort auf die Frage nach den Fehlern. Aber gut, weiter. Aber es hat mich schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten besonders beschäftigt, dass keine jüdische Einrichtung ohne Polizeischutz in unserem Land sein kann. Wenn man und dann läuft doch was schief. Und ich frage Sie, was? Ja. Und was davon sehen Sie bei sich, der Sie natürlich an jetzt muss nicht immer gleich die Frage sitzen. Gestellt werden, was sehen Sie an sich? Ach so. Sondern was sehen wir in unserem Land, was sich da tut? Und wir haben tatsächlich eine Situation, die ganz allgemein gilt, dass Tabubrüche immer mehr zum Gegenstand werden. Da spielen viele Entwicklungen im Internet eine große Rolle. Böses, böses Internet. Mhm. Und deswegen habe ich ja mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz mir viel Häme habe ich da hören müssen. Freiheit im Netz muss erlaubt sein. Ach so, das ist nicht so. Oh, okay. So ein Unsinn. Im Netz darf das auch nicht zugelassen werden, was in der realen Welt nicht zugelassen wird. Ah, Netz, reale Welt. Ja, klar, muss man differenzieren. Okay, weiter. Aber wir müssen wahrscheinlich stärker, noch stärker, als wir es bisher gemacht haben, in unseren Schulen, in unseren pädagogischen Einrichtungen mehr tun und auch in der Öffentlichkeit stärker das Thema Antisemitismus oder auch Religionsfreiheit. Es gibt ja auch Attacken auf Christen, Muslime. Da hat sich etwas breit gemacht. Da hat sich was breit gemacht. Boah, da hat sich was richtig breit gemacht. Und was jetzt? Was wir entschieden bekämpfen müssen, und da kann ich gut verstehen, wenn ein Journalist schreibt, mir reicht's eigentlich auch, um das mal so zu formulieren. Er schrieb aber auch, dass ihm die Sonntagsreden und die dauernd immer gleichen Ermahnungen reichen. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Nein, das stimmt nicht. Also nicht ganz. Wir haben die ganze Reihe gemacht, weil wir zwei Dinge müssen wir machen. Wir brauchen einen stärkeren, schärferen Überblick über das, was tatsächlich passiert. Wenn ich höre, da gibt's was in der Schule, Einzelfall. Und deswegen habe ich verlangt, dass es jetzt also eine Berichtspflicht darüber gibt, um mal zu zeigen, dass es eben keine Einzelfälle sind. Wir haben den antisemitischen Beauftragten mit dem Felix Klein jetzt ins Leben gerufen, der jetzt installiert ist. Es war aus einer Kommission, der Bundestag hat es aufgegriffen. Also wir haben ein paar Sachen gemacht. Wir haben beispielsweise Verschärfungen gemacht beim Attacken auf Symbole, Flaggen und so. Und wir haben im Paragraphen 54 des Aufenthaltsgesetzes eine Vorschrift drin, dass es ein Abschiebungsgrund ist, wenn jemand Volksgruppen oder Teile von Volksgruppen gegen die zum Hass aufruft. Ob das nun ausreicht bei den Fällen, die wir haben, muss nochmal angeschaut werden. Also man kann nicht sagen, es ist überhaupt nichts geschehen. So, und an der Stelle müssen wir jetzt doch kurz nochmal ganz konkret über Antisemitismus sprechen, denn was Volker Kauder hier macht, das ist gewissermaßen eine Auslagerung des Problems ins Ausland. Das sind jetzt Geflüchtete oder andere Menschen, die eben keine Deutschen sind, die hier Antisemitismus praktizieren. So hört es sich zumindest aus seinem Munde an, wenn er auch von Ausweisungen spricht. Das heißt, im Grunde genommen ist das Ganze was quasi ins Land getragen wurde. Ja, und wir haben jetzt ja auch einen Beauftragten, der das Ganze regelt irgendwie. Und von daher ist letztlich alles im grünen Bereich. Aber man darf sich nicht wundern, was solche Verleihungen wie der Echo an zwei solche Rapper, was das in der Szene für Wirkungen hat. Und zur Vollständigkeit halber, wie war nochmal die Frage? Welche Fehler lasten Sie sich an?